Zum 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas verlieh das Zetker der KP Weißrusslands dem Genossen Kim Jong-un eine Medaille. Die Medaille der KP Weißrusslands Troje wurde am 29. April dem Geschäftsträger AI der DVJK in Russland übergeben.